Halloween bei Uxella geht weiter. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Huxella-Ausgabe innerhalb der Halloween-Wochen. Dies ist Ausgabe Nummer 19 von Huxella und wir freuen uns außerordentlich, euch wieder begrüßen zu können. Bei mir wie immer meine Frau Alexa. Hallo alle zusammen. Und Alexander am anderen Mikrofon. Ja, zur Einleitung heute nur ganz kurz ein immanent wichtiger Fakt. Es ist eine Woche der Freude für alle, die es jetzt nicht spontan wissen. Gestern ist unsere Erde 6013 Jahre alt geworden. Denn, Happy Birthday! Ganz wichtiges Thema, denn James Usher, das ist der Erzbischof von Armagh und Primate of All Ireland, so nennt er sich da offensichtlich, Anhänger des Kreationismus, hat also ausgerechnet, dass wir jetzt quasi im 6013. Jahr der Entstehung der Erde sind, seit gestern. Und wer nachrechnet, das Jahr 0 zählen die natürlich nicht mit, es hat natürlich kein Jahr 0 gegeben. Also für all diejenigen, die der Ansicht sind, dass die Erde noch nicht so alt ist, ist dies eine Woche der Freude. Also heute wäre dann, wie waren das, am ersten Tag schuf er Himmel und Erde und am zweiten Tag schuf er das Licht oder so? Ich bin da gar nicht mehr so sicher im Alten Testament. Naja, also im Prinzip könnte man jetzt jeden Tag der Woche was feiern und sich was aussuchen. Ich schreibe da oder poste nochmal einen schönen Link aus einem Blog, der das ein bisschen ausführlicher macht, aber das fand ich ein ganz schönes Bit, was man mal bringen konnte zur Einleitung. So, jetzt wollen wir natürlich wieder ganz düster und gruselig werden und wir haben uns auch ein extrem aufwendiges Thema letztendlich gesucht und hoffen, dass wir das irgendwie in diese Sendung reinpacken können, zumindest die Facette, die wir uns ausgesucht haben. Die Folge heute trägt ja den Titel Dracula, Geburt eines Vampirs und was wir damit genau alles bezwecken und meinen, machen wir gleich, aber erstmal hat Alexa wieder eine sehr, sehr, sehr schöne Story der Woche rausgesucht, die auch prima in unseren Halloween-Kontext passt und da bin ich mal sehr gespannt, da fragt euch gleich mal ganz ehrlich, wer von euch hinterher am Ende der Folge die richtige Lösung parat hat. Aber Alexa, dann überlasse ich gerade mal dir das Feld und dann machen wir erstmal die Story der Woche. Die Story der Woche. Ja, ein besonders gruseliger Umstand, wenn man das Grab eines Verstorbenen öffnet, vielleicht auch im Zusammenhang mit einem Verdacht auf Vampirismus, ist ja der Umstand, dass nach dem Tode Fingernägel und auch Haare weiter wachsen, was die Leichen natürlich jetzt besonders unheimlich erscheinen lässt. Und das ist jetzt kein Umstand, der erst in den Vampirsagen auftaucht, sondern das ist ein Phänomen, das auch heute auch noch sozusagen mal vorkommen kann oder belegt ist. Zum Beispiel, wenn Leichen präpariert werden, dann gehört es ja bei männlichen Leichen dazu, dass sie rasiert werden. Und oft ist es dann zu beobachten, dass nach einiger Zeit, wenn dann zum Beispiel Verwandte, die den Leichnam nochmal sehen wollen, wieder Stoppeln gewachsen sind. Und das ist natürlich etwas, das die Angehörigen dann sehr verwundert oder sehr verängstigt und ein besonders gruseliger Umstand beim Verwesen von Leichen. Das heißt, Tod ist nicht immer gleich Tod, sondern ja, Teile des Körpers. Der Tod ist erst der Anfang sozusagen. Noch eine Zeit lang nach dem Tode oder Feststellung des Todes weiterleben und weiter wachsen in dem Fall. Genau. Naja, ob das eine wahre Geschichte ist, werden wir dann mal am Ende auflösen. Thema der Woche. Ja, Dracula, Geburt eines Vampirs soll heute die Thematik der Woche sein. wir haben überlegt, ob wir dieses eine Folge über Dracula, eine Folge über Vampire machen oder wie wir dann auch immer so den Schwerpunkt legen und haben festgestellt, wir können das nur aufsplitten in mehrere Themenbereiche, die wir behandeln und haben uns heute tatsächlich darauf geeinigt, zunächst eine ja eher literaturgeschichtliche Einordnung tatsächlich des Romans Dracula von Bram Stoker zu machen und dann noch für einen kleinen Teil auf ja die Vorlage, den echten Menschen Dracula, da kommen wir nachher nochmal zu legen. Es gibt sicherlich ganz, ganz viele Bereiche des Vampirismus, die wir auch in Huxley noch behandeln müssen. Grundsätzlich, was kam vor den Romanen, also wo ist eigentlich der absolute Ursprung dieses Vampirglaubens. Heute machen wir eben nur die literaturgeschichtliche Betrachtung. Das wird eine Folge sein. Es gibt neben Vlad Tepes, der ja als Vorlage für Dracula gilt, auch andere adelige Persönlichkeiten, denen ja Affinität oder auch unter Umständen die Erkrankung am Vampirismus unterstellt wurden. Auch darüber werden wir nochmal eine Folge machen. Und letztendlich gibt es natürlich dann auch die Vampire der Neuzeit, die ja durchaus weit verbreitet sind. Und auch darüber lohnt es sich sicherlich nochmal eine skeptische Folge zu machen. Aber all das zusammen würde eine 2,5-3-Stunden-Sendung machen. Und ganz ehrlich gesagt sind Alexa und ich auch nicht in der Lage, das innerhalb einer Woche alles zu recherchieren. Insofern heute als Schwerpunkt die literaturgeschichtliche Betrachtung der Vampire. Das ist vielleicht auch mal so ein Aspekt, den man nicht so an jeder Ecke vielleicht mal zur Kenntnis nimmt. Und deswegen haben wir gedacht, das ist ein ganz spannendes Thema. Und das wollen wir mal bearbeiten. Und ja, Alexa, möchtest du mal beginnen, so ein bisschen einzuführen, was ist zum einen das Besondere an Bram Stokers Dracula und war es denn der erste Vampirroman, den es in dieser Form gegeben hat, vielleicht? Ja, also für uns aus heutiger Sicht ist natürlich Bram Stokers Dracula immer so der Beginn einer, ich möchte jetzt nicht sagen lebenslangen Freundschaft, aber einer Gattung, die wir eben noch heute kennen, in Form der Twilight-Bücher von Stephanie Meyer und anderen Romanen, Filmen etc., steht da in einer ganz langen Tradition als Anfangspunkt. Dem ist aber mitnichten so. So viel kann man vielleicht jetzt zu Anfang schon mal sagen. Auch Bram Stoker hat den adeligen Vampir an sich nicht erfunden, sondern hat nur Quellen studiert und hat es geschickt verstanden, diese Quellen zusammenzuführen und ein Bild zu schaffen, das wir heute auch noch kennen. Er hat diesen Roman veröffentlicht 1897. Zu dieser Zeit und auch in den 1890er Jahren, als er geschrieben worden ist, war der Roman an sich noch eine relativ neue Literaturgattung. Und dieser Roman ist in Form eines Briefromans geschrieben worden. Das macht das Ganze noch etwas unmittelbarer. Das heißt also, wir erfahren durch Briefe, Tagebucheinträge und ähnliche Dinge, was den Personen dieses Romans geschieht. Genau, wenn auch manche Kritiker sagen, dass dadurch, dass jeder Brief und jeder Tagebucheintrag den gleichen Stil hat, das Ganze wieder so ein bisschen abgeschwächt wird. Aber es ist doch ein ganz interessanter Ansatz auf jeden Fall als Roman. Ja, habe ich auch das erste Mal, als ich den Original-Dracula-Roman gelesen habe, also bin ja auch so eine versaute Generation, die das eher aus Filmen alles kennt, doch sehr überrascht, einen Briefroman zu lesen, weil ich wirklich eine Erzählung erwartet hatte. Und das ist schon besonders, also wer das noch nicht gelesen hat, das vielleicht nochmal als Hinweis, wir werden im Forum, da der Roman inzwischen ja unter die Common License fällt, verlinken, sodass man sich das vielleicht als EPUB-Reader-Datei oder auch als PDF-Datei dann mal runterladen kann und kann dann mal gerne den Originalroman lesen, wer das dann möchte, das werden wir nachher im Forum dann auch haben. Also es gibt auf jeden Fall vor Stoker einige Gedichte, Erzählungen, Novellen, die auch das Thema Vampirismus und böse Geister natürlich zum Thema haben. Ich kann jetzt hier an dieser Stelle nur ein paar nennen, die Stoker vielleicht beeinflusst haben können. Es ist absolut unmöglich, da jetzt wirklich jedes kleinste bisschen Literatur zu recherchieren und hier aufzuführen. Das würde einfach den Rahmen sprengen. Erwähnen wollen wir aber auf jeden Fall das Gedicht von Gottfried August Bürger namens Lenore aus dem Jahre 1773. Hier kommt eine sehr wichtige Zeile vor, die auch später in Dracula, im Roman Dracula nochmal eine Rolle spielen wird, nämlich die Toten reiten schnell. Dann hier kurz erwähnt sei Goethes Die Braut von Korinth, ist von 1797. Hier wird auch ja ein Anklang an Blutsauger, Vampire oder wie auch immer geschildert. Weiterhin von E.T.A. Hoffmann, eine Erzählung Serapions Brüder von 1819 bis 1821. Und jetzt nähern wir uns langsam auch schon den unmittelbaren Einflüssen auf Stoker. Lord Byron hat einige kurze Gedichte und unvollendete Erzählungen auch über Vampire geschrieben. Hier sei nur kurz erwähnt, Fragment of a Novel von 1816. Sein Leibarzt hat dann eine Erzählung geschrieben, eine kürzere Prosa-Erzählung, die Der Vampir heißt, von 1819. Und hier wird zum ersten Mal ein Adeliger als Vampir geschildert. Also es geht hier um einen mysteriösen Lord Ruthven, der die Londoner Gesellschaft terrorisiert. Und diese Erzählung geht auch nicht gut aus. Der Vampir wird nicht vernichtet, sondern kann weiter sein Unwesen treiben. Genau, und spätestens ab der Erzählung von Lord Byron ist auch so dieser Stil der Gothic Novel, so wird das wohl bezeichnet. Genau, also wer die Prosa und auch die Poesie von Lord Byron und auch von Mary Shelley kennt, der weiß das natürlich. Also Mary Shelley, Frankenstein, das sind alles Dinge, die hier in diesen Zeitraum und in diese Tradition gehören. Genau, und da ist ja besonders dann auch die Naturbetrachtung und Landschaften, die das erste Mal dann auch eine große Rolle in den Romanen spielen. Beschreibung von Burgen, Friedhöfen, Berglandschaften, Ruinen. Also das ist so das, was eine Gothic Novel ausscheint. Spätestens da setzt das dann so ein, dass man von dieser Begrifflichkeit auch spricht. Genau, danach waren dann die Vampire in allen Kunstformen sehr beliebt. Also wir sprechen jetzt von Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Also da gab es Oper, Theater, Literatur, also alles hat sich mit dem Thema Vampir zum Teil zumindest auseinandergesetzt und die Vampire freuten sich größter Beliebtheit. 1872 hat dann Joseph Sheridan Le Fanu, ein irischer Schriftsteller hugenottischer Abstammung, die Erzählung Carmilla geschrieben. Carmilla, ganz interessant, spielt in der Steiermark und es dreht sich mehr oder weniger um einen weiblichen Vampir, der insbesondere auch sich Frauen als Opfer sucht und sich in eine Katze verwandeln kann. Also hier auch ganz interessante Traditionen, die hier aufgezeigt werden. Genau. Und kleine Anekdote am Rande. Es wird erzählt, dass Stoker seinen Dracula-Roman auch zunächst in der Steiermark spielen lassen wollte, sich dann aber umentschieden hat. Genau, und da ist dann ja auch die Therianthropie wieder dabei. Also genau. Da kommen die ersten Verwandlungs... Mythen oder wie man das dann auch immer nennen wollte, also dass man eben Vampire nachsagt, sich in Tiere verwandeln zu können, kommt da dann auch in der Literaturform dann vor und das hatten wir ja in der letzten Woche schon einmal, was dann den Werwolf letztendlich angeht. Genau. Ganz interessant hierbei ist, wir kommen jetzt langsam zum Dracula-Roman von Bram Stoker, dass ursprünglich der Roman anders beginnen sollte, nämlich mit einem vorgeschalteten Kapitel, das später nach Stokers Tod als Draculas Guest veröffentlicht worden ist. Ich habe das gelesen, das ist wirklich sehr stimmungsvoll und gruselig. Es geht da um einen englischen Gentleman, dessen Name nicht erwähnt wird, aber der wahrscheinlich Jonathan Harker sein soll, der in München sozusagen von seinem Hotelier gewarnt wird, nicht spät vor die Tür zu gehen, weil es Walpurgisnacht ist, der aber trotzdem ein Dorf aufsuchen möchte und dann irgendwie auf einem Friedhof endet und dort von einem Vampir überfallen wird. Also eine sehr schöne Schilderung, von der vermutet wird, dass eben der Roman so beginnen sollte, der dann aber später als Kurzgeschichte veröffentlicht worden ist. Genau, das Besondere daran ist, dass also auf der Rückseite des Grabsteins, glaube ich, dieser... Mhm. Einer österreichischen Adeligen, genau. Findet der Engländer dann eben den Satz, die Toten reiten schnell. Und die Besonderheit dieses Satzes, der auch sowieso später nochmal im Bram Stokers Roman vorkommt, nämlich am Borgo Pass, als er da von Dracula in Empfang genommen wird, Jonathan Harker, ist, dass dieser Satz im Prinzip aus dem Gedicht Lenore, was wir vorher schon gesagt haben, stammt und übernommen worden ist. Und ganz offensichtlich zieht man den Schluss, dass Stoker das gekannt hat und sich offensichtlich ein Stück weit von diesem Gedicht auch hat inspirieren lassen. Und da kommen wir nochmal zu einem anderen Rückschluss, dass also der Autor Bürger sich bei diesem Gedicht an Eleonore von Schwarzenberg orientiert hat. Genau, die sogenannte Vampirprinzessin. Und das ist zum Beispiel eine Adlige, über die wir dann auch nochmal bei Gelegenheit eine eigene Sendung machen werden, weil Eleonore von Schwarzenberg, da kann man noch ein bisschen was drüber erzählen. Machen wir dann, sonst kommen wir jetzt auf einen anderen Zweig und die Folge nimmt kein Ende. Aber das ist so dieser Tenor, den wir am Anfang geschildert haben von verschiedenen Erzählungen, die sich auch untereinander inspiriert haben. Und es gibt verschiedene Vermutungen, warum dieses vorgeschaltete Kapitel letztendlich dann nicht enthalten war im Buch. Ich denke mal ganz einfach, dass es diesen Vampir-Auftritt schon vorweggenommen hätte, ja, letztendlich. Nicht zu früh, das ist genau. Und das, der Spannungsbogen wäre ein bisschen zerstört gewesen, wenn Stoker das so geschrieben hätte. Also insofern fehlt wahrscheinlich diese Einleitung dann hinterher im fertigen Roman. Dracula. Also wer sich für Vampire interessiert, ich finde es trotzdem schön und stimmungsvoll und empfehle das trotzdem mal zu lesen. Verlinken wir auch als PDF-Datei, genau. Haben wir auch gefunden, können wir dann auch nochmal übers Forum. Da könnt ihr viel Sekundärliteratur diesmal finden dann im Forum. Genau. Ja, also Stoker hat für seinen Roman sehr, sehr akribisch recherchiert. Also das kann man ihm nicht vorwerfen, dass er sich nicht in die Bibliothek gestürzt hätte und in Archive und nach allem gegriffen hätte, was ihn da irgendwie inspirieren könnte. Er war ja, wie ähnlich wie Karl May auch, selbst niemals an den Orten, über die er geschrieben hat. Das ist auch ganz interessant eigentlich. Also so detailliert seine Beschreibungen waren, er selbst hat die Länder Transsilvaniens niemals gesehen. Dafür spielten aber die größten Teile, die dann in England gespielt haben, wirklich in seiner Nachbarschaft, die er wirklich kannte. Das ja, ist dann ganz witzig genau. In dem Fall. Genau. Also er hat Quellen benutzt wie Militärkarten, dann natürlich auch vorhandene Literatur über Vampirsagen, die es ja schon aus dem 18. Jahrhundert gibt, wo er dann natürlich auch die wichtigsten Eckpfeiler entnommen hat und auch Gegenmaßnahmen gegen Vampire entnommen hat. Dazu sagen wir nachher nochmal etwas mehr. Und dann natürlich auch Berichte von Leuten, die tatsächlich dort gewesen sind, von Engländern, die er gesprochen hat und die dort hingereist sind. Und ganz lustig finde ich die Tatsache, dass seine Recherchen so genau waren, dass selbst Zugfahrpläne, die im Roman genannt werden, recht genau waren und mit der Wirklichkeit fast übereinstimmten. Und dass er, jetzt will ich zwar keine Werbung machen, aber muss es erwähnen, dass er diese Daten auch teilweise dem Baedeker für Österreich-Ungarn entnommen hat, der 1895 schon erschienen war, in der 24. Auflage. Und das finde ich schon irgendwie ganz interessant, dass er sich da so viel Informationen angelesen hat, dass es selbst so scheint, als wäre er da gewesen. Mhm, genau. Wobei das natürlich die transsilvanische Landschaft etwas düsterer genau. dargestellt hat, als es da unten möglich sein mag. Ist genau, auch da. Genau, er hat natürlich da mächtig auf die Gruseldrüse gedrückt. Was wir an dieser Stelle wirklich sagen müssen, also dadurch, dass wir es verlinken, vielleicht auch noch ein bisschen einfacher, aber wer den Originalroman nicht gelesen hat, sollte das mal wirklich unbedingt tun, denn man ist doch fasziniert, was in diesem Roman damals und wie es damals in diesem Roman ja alles aufgeführt worden ist. Und wenn wir heute mal in die moderne Vampir-Mythologie gehen, also wir hatten die Twilight-Saga ja schon, auch wenn die dann eher was für Mädchen ist. Oh, jetzt mache ich mich bestimmt ganz unbeliebt. Ich habe es weder gelesen noch geguckt. Ich muss da demnächst mal reinlesen. Dann erlaube ich mir nochmal ein Urteil. Aber ich sag mal Blade oder so, wer das dann kennt als Actionfilm, wo es ja auch um Vampire geht. All das, was dort so als Vampirismus und Folgen davon dargestellt wird, stammt letztendlich in der Konstellation aus Stoker. Und das ist, glaube ich, auch die Besonderheit an dem Roman Dracula. Denn er hat alle Elemente, die für uns heute den Vampir ausmachen, das erste Mal zusammengetragen. Ähnlich wie das mit dem Werwolf war in dem Film The Wolfman, hat das Stoker für Dracula gemacht. Nämlich so die Fakten, dass er ein adliger Gentleman ist, der Vampir in der Regel, ein untoter Blutsauger. Alexa, machst du noch mal ein bisschen weiter mit den weiteren Fakten, die da in der Form das erste Mal vorkamen? Ja, die Verwandlung in Wolf, Fledermaus oder Rauch, eben Rauch dahingehend, dass der Vampir auch durch die kleinsten Ritzen in Räume eindringen kann. Und dann, was ganz wichtig ist, die Gegenmittel, die wir heute auch noch kennen, die christlichen Kreuze natürlich, da der Vampir ja auch gottlos und dem Teufel geweiht ist und mit den christlichen Symbolen vertrieben werden kann. Dann weiterhin Knoblauch als Gegenmittel. Das ist ganz ungewöhnlich, weil Knoblauch als Gegenmittel laut antiken Quellen und mittelalterlichen Quellen eher gegen Hexen und böse Geister eingesetzt wurde und nicht unbedingt gegen Vampire. Also da hat er sich ein kleines Novum einfallen lassen, hat sich aber dennoch durchgesetzt und ist recht beliebt geworden, möchte ich mal meinen. Mhm. Und dann hat er natürlich dieses Bild entworfen, das wir heute noch kennen. Der Gentleman, der Adelige im schwarzen Cape. Genau, genau. Der den Damen das Blut aussaugt. Genau, genau. Ja, also das ist so ein bisschen die Einordnung zunächst mal des Romans von Dracula. Und jetzt, Alexa, machen wir den Kreis wieder so ein bisschen größer, ne? Das ist jetzt so ein bisschen nochmal dein Ansatz, den du gerne nochmal schildern möchtest. Vielleicht machst du da nochmal direkt weiter an der Stelle. Ja, wir kommen natürlich nicht dran vorbei, im Zusammenhang mit Bram Stokers Dracula auch die Vampirsagen als Quellen zu benennen und ein bisschen näher zu beleuchten. Und dann natürlich als zweiten Teil auch die Person, deren Namen er zumindest übernommen hat, nämlich Vlad den Dritten und Sohn von Vlad dem Zweiten, dem Träger oder dem Mitglied des Drachenordens, der historischen Figur also. Wir müssten eigentlich, ich kann das jetzt nur ganz kurz anreißen, zumindest über die Vampirsagen eine eigene Sendung machen. Ich beginne jetzt im 18. Jahrhundert, wohl wissend, dass das absolut nicht der Beginn der ganzen Geschichte ist, aber irgendwo muss man ja einsetzen und den Kreis ziehen sozusagen. Und deswegen begeben wir uns jetzt ins 18. Jahrhundert und in die österreichischen Territorien. Maria Theresia hatte da mit einer ziemlichen Vampirhysterie zu kämpfen. Es wurden tatsächlich nachts auf Friedhöfen Leichen exhumiert, deren Köpfe abgeschlagen und zwischen die Füße gelegt und Leichen gepfählt, weil einfach der Volksglaube an Untote, die aus den Gräbern aufstehen und den Lebenden das Blut aussaugen, so sehr in Erscheinung trat, dass es tatsächlich Überhand nahm. Dieser Volksglaube ist, wie schon erwähnt, natürlich viel älter. Es gibt im Volksglauben und in Volkssagen die verschiedensten Arten von Untoten. Es gibt Wiedergänger, Nachzehrer, es gibt Würger und den Alb natürlich. Und über all diese Phänomene müssen wir auch nochmal eine eigene Sendung machen. Maria Theresia als österreichische Fürstin und absolute Verfechterin der Aufklärung hat natürlich versucht, diese Praktiken zu unterbinden und hat ihre Leibärzte in die betroffenen Gebiete geschickt, damit sie eben Bericht erstatten, was das Volk dort so treibt, hat sich dann Bericht erstatten lassen und hat dann per Dekret auch diese Exhumierungen und Leichenschändungen verbieten lassen, mit wahrscheinlich am Anfang eher minderem und später aber etwas mehr Erfolg. Und einer dieser Leibärzte, ein gewisser von Swieten, soll angeblich auch das Vorbild für den Vampirjäger Van Helsing gebildet haben. Also ganz gesichert ist diese Theorie nicht. Es wird auch an anderer Stelle behauptet, dass ein Stoker bekannter Orientalist, ein gewisser Van Berry, da eine Rolle spielt und als Vorlage gedient hat. Aber wie gesagt, eine andere Theorie spricht auch von Van Swieten. Genau, und Maria Theresia war in dem Fall so eine ganz frühe Skeptikerin, also letztendlich da hat sie natürlich im Lichte ihrer Zeit, nicht? Also klar, die Aufklärung hat natürlich überall in Europa ihre Schatten vorausgeworfen, aber Maria Theresia könnte man durchaus als Skeptikerin bezeichnen, das stimmt. Das und dieses Dekret, da gab es auch so einen schönen Namen, da ist doch irgendwie so ein Buch oder ein Pamphlet entstanden, das hast du mal gesagt, das hieß so schön, Traktat von wie vom war? Kauen und Schmatzen aus den Gräbern, mir fällt jetzt gerade im Augenblick nicht ein, ich müsste es nachschauen, von wem es ist. Genau. Aber das ist zum Beispiel so eine Schrift der Aufklärung über solche Phänomene, die eben bei Leichen tatsächlich beobachtet wurden und die dann im Volksglauben eben zu diesen Vampirismus-Geschichten oder Vampirsagen geführt haben. Ein sehr schöner Titel, ich finde den einfach so schön. Herrlich, ne? Ja, also dahinter steckt natürlich, ohne jetzt so viel vorwegnehmen zu wollen, auch eine Vorstellung, dass erstmal die Toten in ihren Gräbern geschmatzt haben sollen, was natürlich jetzt aus heutiger Sicht auf Verwesungsprozesse zurückzuführen ist. Und dass dem Nachzehrer hier nachgesagt wird, dass diese Form des Untoten eben das Leichentuch verzehrt hat, in das es eingewickelt war. Das machen wir aber dann in der entsprechenden Sendung, sonst kommen wir jetzt ab. Vom Pützchen auf Stößchen. Genau, vielleicht kommen wir nochmal zurück auf das reale Vorbild des Grafen Dracula. Da hast du, glaube ich, nochmal eine ordentliche Quellenrecherche ein bisschen betrieben, ne, wenn ich das richtig bekommen habe. Ja, also ich benutze hier als Quelle einen mir Gott sei Dank vorliegenden wunderbaren Ausstellungskatalog über eine Sonderschau über Dracula. Trägt den Titel Dracula, Voivode und Vampir und ist eine Sonderschau im Schloss Ambras in Innsbruck gewesen vom 18. Juni bis 31. Oktober 2008, die ich selber leider nicht sehen konnte, aber zumindest habe ich den Ausstellungskatalog gewälzt. Und man muss hierzu kurz sagen, dass ja im Schloss Ambras auch das früheste erhaltene Porträt von Vlad Dracul hängt sozusagen. Also das ist das typische Porträt, das wir sicherlich auch nochmal ins Forum stellen können, was man so kennt. Diesen schnurrbärtigen Fürsten mit dieser merkwürdigen Kappe und dem Edelstein und den etwas stechenden Augen. Mhm. Und ja, im Zuge dieser Ausstellung sind natürlich auch wunderbare Aufsätze über das Leben und Wirken sozusagen von Vlad dem Dritten entstanden. Vlad war ein walachischer Fürst, hat gelebt von 1431 bis zur Jahreswende 1476 bis 77. Er war der Sohn von Vlad dem Zweiten mit dem Beinamen Dracul, vermutlich durch seine Mitgliedschaft im Drachenorden geprägt. Vlad der Dritte hatte Zeit seines Lebens, um die Herrschaft der Walachei zu kämpfen. Er ist mehrmals abgesetzt und wieder eingesetzt worden. Er wurde da eine sozusagen Geiselnahme unter Fürsten in dieser Zeit gang und gäbe war, zusammen mit seinem Bruder als junger Mann und Kind dem türkischen Fürsten Mehmet als Unterpfand sozusagen gegeben, hat da eine Zeit lang gelebt. Hat aber auch größtenteils oder den größten Teil seines Lebens gegen die Türken gekämpft und an der Seite der Ungarn versucht, die Türken am Vormarsch zu hindern. Begründet ist das Ganze in der Brisanz des Gebietes Walachei, denn die Walachei war ja das Einfallstor nach Siebenbürgen und extrem wichtig für die Türken auf ihrem Vormarsch sozusagen. Und insofern hatte er Zeit seines Lebens immer wieder Probleme. Es wurde ihm allerdings auch vom ungarischen König teilweise Treuebruch vorgeworfen. Also es gab da zum Beispiel einen Umstand, als der Sultan verlangt hat, durch die Walachei nach Siebenbürgen durchziehen zu wollen. Und Dracula hat dann Unterstützung gesucht bei den Siebenbürger Sachsen, hat diese nicht erhalten und musste deswegen den Türken 2000 Golddukaten zahlen. Und das hat der ungarische König ihm sehr übel genommen und als Treuebruch interpretiert. Insofern hatte er wirklich keine leichte Herrscherzeit und er ist dann auch irgendwann vom ungarischen König gefangen genommen worden, allerdings sozusagen wieder als Türkenkrieger aus der Versenkung geholt worden, als es mal wieder brenzlig wurde, und so ging das immer hin und her. Zum Schluss ist er im Kampf gestorben, und zwar durch die Hand seiner eigenen Leute, und man weiß nicht sicher, ob es sich da um eine Verwechslung gehandelt hat oder um einen Verrat. Dem vorangegangen ist ein angeblicher Verratsbrief, den Dracula geschrieben haben soll und wo er sozusagen Ungarn verkauft an die Türken, um sich sozusagen selber Rechte zu sichern. Und das Ganze hat ihn natürlich abgestempelt als absoluten Verräter und deswegen sei sein Tod angeblich gerechtfertigt gewesen. Aber das Ganze ist natürlich aus den Quellen nicht so ganz gesichert. Ja, dieses aufregende Leben hat sozusagen das Bild geprägt, das wir heute von Dracula haben. Es sind ihm nämlich erst nach seinem Tod furchtbare Grausamkeiten nachgesagt worden und er ist immer mehr zum Sinnbild eines Tyrannen und grausamen Herrschers geworden, der seine Feinde kocht, pfählt und sonst welche Grausamkeiten begeht. Interessant ist auch, dass nach seinem Tod sein Kopf an den türkischen Sultan nach Istanbul geschickt wurde. Sein Körper soll angeblich im Kloster Snagov auf einer Insel in einem See bei Bukarest begraben sein. Das ist aber nicht gesichert, weil man das Grab nie gefunden hat. Ja, und erst nach seinem Tod begann eben eine furchtbare Hetzkampagne, die sich also immer mehr verselbstständigt hat. Es gab Holzschnitte, Flugblätter und ähnliche Dinge, die dann eben seine Grausamkeit belegten. Und von einem Bekämpfer der Türken wurde er also immer mehr zum Verräter und zum Sohn des Teufels. Und diese Theorie passt auch eben die Namensetymologie, dass zunächst der Name Dracul unter Umständen als Beiname von Vlad dem Zweiten auf den Drachenorden hindeutet und sich Dracula dann anschließt als Sohn des Drachen. Nun ist es aber so, dass im Rumänischen auch das Wort Teufel bedeuten kann und unter Umständen deswegen auch später Dracula zum Sohn des Teufels geworden ist, auch im Zuge eben dieser Hetzkampagne. Auch dieser viel benannte Beiname Tepes, der Pfähler, ist ihm erst nach seinem Tod gegeben worden. Und unter Umständen spielen auch hier politische Dinge eine Rolle, dass er eben ja nach seinem Tod immer mehr als Tyrann dargestellt werden sollte. Es gibt auch noch eine andere schöne Theorie, dass nämlich eine Lautverschiebung stattgefunden hat und unter Umständen zu seinen Lebzeiten er der Beiname Dragul, also mit einem G, denkbar gewesen wäre. Das bedeutet so viel wie der Liebe oder der Kostbare. Und somit wäre dann eben auch Vlad Dragul der Kostbare gewesen. Das gibt dem Ganzen natürlich eine ganz andere Note, dass er nämlich während seines Lebens tatsächlich als Mauer gegen die Türken sozusagen eine große Rolle gespielt hat und aufgrund eines angeblichen Verrats erst nach seinem Tod eben zu einem solchen schrecklichen Tyrannen geworden ist. Ja. Ist denn das Fehlen von ihm praktiziert worden, so wie es üblicherweise als Strafe für schlimme Taten ja durchaus auch mal gemacht wurde? Also das halte ich sehr für denkbar und er wäre als Fürst auch nicht der Einzige gewesen, der das gemacht hat, weil das Pfählen nicht Dracula-spezifisch sozusagen ist, sondern eine tatsächliche Strafe, die sowieso zu der Zeit praktiziert worden ist. Also ich denke schon, dass er seine Feinde gepfählt hat. Und es gibt wirklich auch Quellenhinweise darauf, dass er als Fürst sehr gestreng war. Aber auch sehr gerecht, glaube ich. Ne? Das wurde aber auch sehr gerecht, ich glaube auch. Also es gibt da tatsächlich Geschichten, dass er da auch Äußerungen von Priestern sozusagen Wort für Wort ernst genommen hat und dann gegen sie verkehrt hat und dann dementsprechend die Priester bestraft hat. Das sind natürlich Dinge, die dann hinterher auch eine Rolle gespielt haben, die dann ausgeschmückt worden sind und dann eben zu unserer Dracula-Legende geführt haben. Genau, wobei es gibt natürlich verschiedene Schilderungen von Hunderttausenden von Gegnern, die er gefehlt haben soll. Ich glaube, das sollte man eher so verstehen wie die Millionen von Hexen, die verbrannt sind. Auch darüber haben wir eine Sendung gemacht, dass also dann die reale Zahl dann doch von den überlieferten und mit jeder Erzählung steigenden Zahlen doch stark abweicht. Das sollte man einfach nochmal. Also es gibt hier in diesem Ausstellungskatalog, ich weiß jetzt nicht, ob wir das kriegen wir wahrscheinlich nicht ins Forum gestellt, aber eine wunderschöne Tabelle, da ist genau aufgeführt, ein tatsächliches historisches Ereignis aus dem Leben, Vlad des Dritten, und dann drei oder vier Quellen, die dann nach seinem Tod diese Erlebnisse ausgeschmückt haben. Und da sieht man wunderbar die Entwicklung, wie die Zahlen immer größer werden und die Grausamkeiten immer größer werden und wie das Ganze sozusagen in unserem heute bekannten Dracula mündet. Genau. Wir werden auf alle Fälle den deutschen Wikipedia-Artikel von Dracula auch verlinken. Da kriegt man zumindest so dieses politische Gefüge ganz gut mit. Die Verwirrungen, wer mit wem er wann paktiert hat, wann er in Haft war, wann er von seinem Fürstenthron runtergeholt wurde, wann er wieder draufgesetzt wurde. Das ist eine sehr, sehr bewegte Geschichte, die jetzt hier auch nachzuerzählen, glaube ich, gar keinen Sinn macht. Aber der deutsche Wikipedia-Artikel ist an der Stelle da ganz gelungen und das reicht schon mal, um sich da die politischen Irrungen und Wirrungen, denen er sich ja ausgesehen hat, zumindest mal nachvollziehbar zu machen. Und er hat auf alle Fälle offensichtlich kein Blut getrunken. Das sicher nicht. Ganz zum Schluss sei nur noch bemerkt, dass der schon erwähnte Professor Armin Vamberi von der Universität, ich glaube Bukarest war es, bei einem Treffen mit Bram Stoker unter Umständen von dieser Geschichte und von den Holzschnitten und den Flugblättern erzählt hat und so Stoker quasi auf den Namen gebracht hat. Es ist ja auch ein sehr gut klingender Name, Dracul oder Dracula. Und das hat sicherlich auch bei der Auswahl für Stoker eine Rolle gespielt. Ja, und hat sicherlich dazu geführt, dass Dracula heute, glaube ich, jedem ein Begriff ist. Ja. Und wenn man, es gibt, glaube ich, keine Romanfigur, die so oft in Filmen erwähnt wird, mal abgesehen, glaube ich, von Sherlock Holmes. Ich weiß gar nicht jetzt genau, ich meine fast noch ein paar Sherlock Holmes-Verfilmungen mehr als Dracula-Verfilmungen. Mhm. Aber das sind so die beiden Romanfiguren, glaube ich, die die meisten Verfilmungen auf dem Buckel haben. Und wenn man dann nochmal Vampirismus weiterfassen würde, dann würden natürlich Vampire wahrscheinlich sogar noch gewinnen gegen Detektivfilme. Gut, wie wir uns dann aufwiegen, aber es gibt, glaube ich, niemanden, dem dieser Name Dracula kein Begriff ist. Und das zeigt natürlich, wie ein Roman, der 1897 geschrieben wurde, heute immer noch präsent ist, in den Köpfen ist und die Figur, die da auftritt. Wobei man der Fairness halber auch gestehen muss, dass die ganz große Beliebtheit dieser Figur vielleicht auch erst tatsächlich mit den Verfilmungen angefangen hat. Also angefangen von der Nosferatu-Verfilmung von 1922 von Friedrich Wilhelm Murnau. An dieser Stelle, da mache ich einen Link ins eigene Forum, weil Thanos hat schon vor einiger Zeit über das Internet Archive den gesamten Film Nosferatu bei uns ins Forum gestellt. Also Videos haben wir viele im Forum. In dem Fall ist es dann in der Tat mal ein Link auf den ganzen Film von 1,5 Stunden. Und wer Interesse hat, kann sich den auf alle Fälle mal angucken, wer den nicht kennt. Und wobei man ja sagen muss, dass Murnau fürchterlichen Ärger bekommen hat, weil er diese Geschichte zwar mehr oder weniger übernommen hat, ein paar Namen geändert hat, Details geändert hat, aber die Urheberrechte nicht besaß. Und Stokers Witwe hat da wohl Krach geschlagen. Und sogar bewirkt, dass der Film eigentlich vernichtet werden sollte in all seinen Kopien. Das haben aber Gott sei Dank, muss man ja heute sagen, Kopien überlebt, sodass wir den Film sehen können. Genau, und was mich ein bisschen wundert, das habe ich jetzt eben gerade gesehen, wenn Alexa noch ein paar Sachen am Skript getippt hat, ich hatte das nochmal angeworfen und die Filmversion, die Thanos verlinkt hat, ist eine englischsprachige Version und da ist interessanterweise, wird direkt geschrieben nach Bram Stoker und da heißen die Figuren, also da heißt, also der Graf Orlok, so wie er bei uns ja heißt, der heißt ja nicht Dracula, sondern Graf Orlok, heißt tatsächlich Dracula in der Version. Es sind auch Jonathan Harker und Mina. Das ist ganz spannend. Also in dieser Fassung, die da verlinkt ist, haben die Figuren offensichtlich ihren Romannamen. Das habe ich eben gerade erst festgestellt, weil ich habe letztes Mal nur so reingesprungen in den Film und habe mir das angeschaut. Da müsste man in der Tat nochmal nachrecherchieren, was das für eine Version ist. Vielleicht machen wir das nochmal irgendwann übers Forum. Fand ich ganz spannend, denn eigentlich heißt der ja Graf Orlok. Und noch als letzter Tipp, wer dann so in der Halloween-Zeit passt, das wunderbar rein, Nosferatu sich mal angeschaut hat, dem sei ganz, ganz herzlich ans, oder wärmstens ans Herz gelegt, der Film Shadow of the Vampire. Wunderschöner Film, der ja sozusagen zeigt, ein quasi Making-of-Film des Films Nosferatu und dieses Making-of nimmt sehr skurrile, aber auch sehr schöne Züge an und kann ich nur dringend empfehlen, der ist leider noch nicht kommen meistens, sondern die müsste man sich mal aus einer Videothek ausleihen oder so. Lohnt sich aber. Ja. Lohnt sich aber auf alle Fälle und ganz wichtig dabei, erst Nosferatu nochmal schauen und dann Shadow of the Vampire schauen, dann hat man da großes Interesse. Wir hatten ja damals einer Zeit kurz vor Shadow of the Vampire nochmal das Glück, Nosferatu hier in Münster in einem kleinen Kino sogar mit Live-Musik zu sehen, wenn mich ganz daran erinnert. Das war schon sehr, sehr eindrucksvoll, so einen Stummfilm mit live gemachter Musik zu sehen. Das hatte durchaus was. Ja, ich glaube, jetzt haben wir viel erzählt und das Thema trotzdem nur angerissen. Das ist ein bisschen frustrierend. Ja, wir hoffen mal, dass wir hier wieder so ein bisschen den Huxilla-Filter angelegt haben und euch mal so ein paar Informationen über die Thematik gegeben haben, die nicht so Feld-, Wald- und Wieseninformationen sind. Also wir werden natürlich auch das Gemälde von Dracula verlinken und vielleicht, wenn ich noch einen Holzschnitt schnell finde, den auch, den man kennt, wo er am Tisch sitzt und vor allem sind die ganzen gefehlten Menschen aufgereiht und darüber wird immer gesprochen. Aber so diese literaturgeschichtliche Einordnung, wo kommt das alles her? Und gerade wirklich die Literaturgeschichte ist vielleicht mal ganz interessant und vielleicht ein Fakt, der nicht so oft behandelt wird. Und das ist immer das, was wir versuchen, so ein bisschen so einen Twist zu geben, bekannten Themen etwas zu geben, was man sonst nicht hat. Und Alexa, wir reden und reden und müssen jetzt aber, glaube ich, dann doch nochmal die Story der Woche auflösen, würde ich sagen, oder? Ja. Gut, dann kommen wir jetzt erstmal zur Auflösung. Die Auflösung. Alexa, dann erklär uns doch mal, ob Haut und Nägel und Haare weiter wachsen, nachdem ein Mensch gestorben ist oder nicht. Nein, tada, es hat tatsächlich ein Gerücht, ja, oder ein medizinisches Missverständnis oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist da nichts dran. Ich gebe zu, dass auch ich das mal eine Zeit lang geglaubt habe. Ich befinde mich da aber in guter Gesellschaft, weil sogar Medizinstudenten teilweise dieser Meinung sind. Und tatsächlich kann man das ja wirklich als Phänomen teilweise beobachten. Also das mit den Bartstoppeln, was ich vorhin geschildert habe, das stimmt auch. Nur die Gründe, warum das geschieht und so aussieht, die sind andere sozusagen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass nicht die Haare und die Fingernägel weiter wachsen, sondern eine Dehydrierung nach dem Tod einsetzt, logischerweise. Also quasi der Beginn einer Mumifizierung, wenn man so will. Und dass sich deswegen die Haut zurückzieht und es einfach so aussieht, als würden die Haare wachsen und die Fingernägel. Das heißt also nicht Haare und Fingernägel wachsen, sondern die Haut zieht sich zurück und dadurch wird eben dieses Phänomen erreicht. Okay. Also man muss es einschränken. Es kann natürlich sein, dass ein paar Stunden nach dem Tod noch eine solche Zellaktivität gegeben ist. Das sind aber allerdings dann Wachstumsraten, die wir absolut nicht mehr sehen könnten, also die im Prinzip nicht ins Gewicht fallen. Genau, das ist nämlich für alle diejenigen, die Haarspalterei betreiben wollen. Ja, aber, ja, ja. Also in dem Fall kann man es dann eben nicht optisch sehen, was eben gemeint ist, ist der Effekt, dass jemand glatt rasiert ist und wenn dann die Leiche nochmal nach zwei Tagen betrachtet wird, hat die wieder Bartstoppeln und in dieser Menge können die Sachen eben nicht wachsen. Genau. Tja. Da haben wir doch wieder was dazugelernt, hoffentlich. Und einen schönen Fact für die nächste Halloween-Party, auf die ihr vielleicht geht. Da könnt ihr das dann nochmal schön anwenden. Beenden möchte ich die Folge ganz kurz noch mit einem Hinweis darauf, dass das Forum noch ein bisschen übersichtlicher geworden ist. Der Ubi hatte im Forum nochmal eine Anmerkung gemacht, ob man das Forum nicht an ein, zwei Stellen noch ein bisschen anpassen könnte, damit man die Beiträge besser lesen kann. Das ist gelungen. Insofern ist das Forum jetzt deutlich besser zu lesen, insbesondere die Beiträge. Man weiß, wann ein Beitrag aufhört und der nächste anfängt. Das ist nochmal ganz lieb gewesen, da den Hinweis zu bekommen. Und ich habe es dann irgendwann auch hinbekommen, das so umzusetzen, wie wir uns das alle dann auch vorgestellt haben. Und wie gesagt, Thanos hat Mosferatu verlinkt, da legen wir auch noch einen Querlink drauf. Und ich werde bei dieser Folge, bei dem entsprechenden Artikel im Podcast-Diskussionsforum nochmal ein Making-of-Bild verlinken. Das könnt ihr euch da mal anschauen. Da habt ihr mal einen Eindruck, Alexa ahnt schon, was ich meine, wie es aussieht, wenn wir recherchieren oder am Skript für eine Folge arbeiten. Und ja, schaut es euch mal im Forum an und wer dann noch nicht Mitglied im Forum ist, kann Mitglied werden. Und ansonsten gilt natürlich wie immer, gebt uns Feedback, schreibt uns eine Mail, stellt uns Fragen. Wir haben ein, zwei Mails mit Fragen bekommen, die wir auch an dieser Stelle nochmal das explizit benennen und sagen, wir wollen das alles beantworten. Das dauert nur. Alex und ich sind ja leider voll berufstätig und können Huxilla leider nicht Vollzeit machen und haben jetzt natürlich auch den Halloween-Schwerpunkt. Aber all diejenigen, die uns Fragen gestellt haben per Mail, haben zumindest schon die Rückmeldung bekommen, dass wir uns drum kümmern. Und aus der einen oder anderen Geschichte wird mit Sicherheit auch eine Folge werden. Also habt da ein bisschen Geduld und Verständnis dafür, dass das manchmal ein bisschen dauert. Aber das soll auf keinen Fall jemanden stoppen, uns irgendwelche E-Mails zu schicken und uns irgendwelche Fragen zu stellen oder Feedback zu geben. Und das nochmal als Hinweis. Und da schickt ihr bitte alles an info@huxilla.de. Und ansonsten kommt zu uns ins Forum. Wir haben immer häufiger sehr, sehr schöne Diskussionsketten im Forum und ganz spannende Themen, ganz spannende Videos. Das kann man alles gar nicht mehr zusammentragen. Es sind rund, weiß nicht, 1500 Beiträge im Forum, wo auch sehr, sehr viel Skeptisches dabei ist, schöne skeptische Videos. Schaut euch das alles an, kommt vorbei. Registriert euch im Idealfall, das würde uns freuen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, macht's gut, bis zur nächsten Woche und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Hoaxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, gwp.org, urbanlegendsabout.com, snobs.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brechlich und Bernd Hader. Hoaxilla ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2010.